Am 16. Februar gab es Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten zum Tag des leuchtenden Sterns. Auf den Tanzplätzen wie den Plätzen vor dem Parteigründungsmonument und dem Triumphbogen in der Hauptstadt prägten die Jugendlichen und Studenten dem großen Genossen Kim Jong-il, der mit hervorragender Idee und Führung die Würde und Macht des starken Staates von Baekdusan maximal gestärkt und eine solide Basis für das ewige Gedeihen der Nation und für die lichte Zukunft der Menschheit geschaffen hatte, den Ruhm entgegen. An demselben Tag gab es auch in allen Bezirkshauptstädten, den Städten und Kreisen die festlichen Tanzveranstaltungen.